Es ist eine sternenklare Nacht. Ich kann nicht richtig schlafen, ich bin eben gerade erwacht. Ich drehe und ich paff, schreib mein Leben auf ein Blatt, damit jeder was hat. Hey 7-6, setz die Gegner schachmatt. In jeder Stadt gibt es V-Männer und Affen. Hock im Club, es holen mich 5-6 Stunden raus zu machen Faxen. Glaubst du kannst es schaffen? Glaubst du kannst mich klatschen? Und ich glaub meine Kanacken rennen raus mit ein paar Flaschen. Straßenrap für Jabos mit dem Weißen in den Taschen. Hier reißen durch die Gassen auch die Kleinsten rum mit Waffen. Verblasste Gesichter von diesem Blauschimmer Glitzer. Aber Aussage nicht, da Vertrauen ist ne Pitschka. Nix da, sie fickt mit freien Vögeln ohne Flügel und Ratten, die zwitschern. Zeig uns mal an, was du so kannst mit deinen harten Tricks. Wir sehen doch, wie hart du bist, ich zähle deine Karten mit. Ich bring den Jabo-Shit, ich bring die Straßenhits mit tiefsitzendem Schmerz, weil mein Herz noch in Kroatien ist. Und wenn du was startest, machen deine Songs dich lächerlich. Ich bin der beste Homie, test es, komm und bettel nicht, wetten nicht. Was für Bette, wir können wetten, Homie, dass du dich nicht traust. Denkst du, hältst es aus, steck die DJs der Welt von da auf. Was für Action, wir können wetten, Homie, dass du dich nicht traust. Denkst du, hältst es aus, steck dein Messer weg. Wart auf Fanta, gar kein Tabakplatten, Wabba, Augen zu. Keine Tanke, pflanzt an dem Manns, kann nach rauchen, Moods. Du brauchst den Blues, du brauchst einen großen Zug, Homie. Ich geh den Weg zur Spitze, wenn es sein muss, auch zu Fuß. Es ist stressig und deswegen rauch ich weiterhin Ott. Blunt drin, hab Bock, Smoke im 13. Stock. Leicht geht man hops, doch ich scheiß auf die Kopf. Schüttel die Scheiße aus dem Ärmel, weil hier keiner mich toppt. Weil keines dieser kleidtragenden Viber mich stoppt. Bleibe am Block, wie das Nike am Schocks. Ihr holt es euch ab, jetzt sieht Noses verkackt. Es auf Covid zerstattet, weil das kein Dealer bockt. Ich bin fleißig am Bocken, doch ich bleib auf dem Boden. Mit einfachster Mode in der 30er Zone. Der Mode, der Parks und der Blocks schießt da und der Schocks. Freestyle heißt frontal mit dem Kopf. Ich bin jahrelang am Schreiben und am Rollen des Blitz. Obwohl ich mittlerweile weiß, wie verboten es ist. Ist dieses Business nicht ein verlogene Bitch? Du willst rocken, Homie, flow auf den Shit, wenn ich verpiss dich. Was für Bette, wir können wetten, Homie, dass du dich nicht traust. Denkst du, hältst es aus, steck die Days der Welt von da auf. Was für Action, wir können wetten, Homie, dass du dich nicht traust. Denkst du, hältst es aus, steck dein Messer weg von da auf. Was für Bette, wir können wetten, Homie, dass du dich nicht traust. Denkst du, hältst es aus, steck die Days der Welt. Was für Action, wir können wetten, Homie, dass du dich nicht traust. Denkst du, hältst es aus, steck dein Messer weg und auf.